Wissenschaft im Brennpunkt. Hearing is very much impaired by noise. Lärm kann das Gehör stark schädigen. With increasing aircraft noise, je lauter der Fluglärm war, children's performance on their reading, umso ausgeprägter zeigten sich bei Kindern, die in der Nähe eines Flughafens zur Schule gingen, and also that they had poorer recognition memory, Leseschwächen und Gedächtnisdefizite. Some of the most important impacts, einige der schwerwiegendsten Folgen, are on high blood pressure, sind Bluthochdruck, and on risk of cardiovascular disease, und ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Landkarten des Lärms. Wie Europa die Flut der Geräusche eindämmen will. Von Frank Grotelüschen. Lärm. Begleiterscheinung unserer Gesellschaft, Nebenwirkung der Zivilisation. Lärm nervt nicht nur, Lärm gefährdet die Gesundheit. Deshalb sollen Menschen, die an Flughäfen leben, an Hauptverkehrsstraßen, Bahngleisen und lauten Fabriken, fortan besser geschützt werden. So jedenfalls will es die Europäische Union. 2002 verabschiedete sie eine Richtlinie, die Umgebungslärmrichtlinie. Eine Kampfansage an den Lärm. Diese Richtlinie besagt, Christian Popp, Lärmkontor, ein Beratungsbüro in Hamburg, dass europaweit mit möglichst einheitlichen Methoden unter einheitlichen Rahmenbedingungen einmal festgestellt wird, wie laut ist es wo, welche Schallquellen sind dafür verantwortlich und welche Maßnahmen ich ergreifen kann, um es leiser zu machen. Der erste Schritt der Richtlinie, eine Bestandsaufnahme. Ein Überblick darüber, wo es in Europa zu laut ist. Das Ziel, eine detaillierte Landkarte des Lärms. Stadtpläne, die zeigen, wie laut es in jeder Straße, auf jedem Platz ist. Lärmkartierung, so heißt das Verfahren. Stellen Sie sich mal vor, Sie sollen alle 10 Meter einen Punkt messen, das möglichst über ein Jahr, um alle meteorologischen Einflüsse, alle klimatologischen Einflüsse zu erfassen und auch alle Verkehrsbedingungen zu erfassen. Dann bräuchten Sie sehr viele Messgeräte, sehr viele Menschen, die das auswerten. Und das würde unendlich lange dauern. Deswegen haben sich eigentlich alle EU-Mitgliedstaaten entschieden, Rechenverfahren zu nehmen. Und diese Rechenverfahren basieren natürlich auf Messung. Das ist relativ einfach gemacht, wenn ich weiß, wie laut ein Pkw in meinetwegen 10 Meter Entfernung bei der Vorbeifahrt bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf einem bestimmten Straßenbelag ist. Dann weiß ich auch, wie laut 2 sind oder wie laut 4 sind. Genau so funktioniert das für Züge, Flugzeuge und Fabriken. Außerdem berücksichtigt die Software, wie die Häuser entlang einer Straße den Schall von Autos, Flugzeugen und Fabriken reflektieren, ob sie ihn dämpfen oder aber verstärken. Das Ganze funktioniert in dreidimensionalen Rechenmodellen, die für ein Raster, vielleicht in 10 Meter Abstand, Pegelwerte berechnet. Und diese Pegel werden übersetzt in Farben, die von grün, schlafen bei gekippten Fenstern möglich, bis zu rot, gesundheitsgefährdender Bereich, dargestellt werden. Oktober 2009. Die Europäische Umweltagentur veröffentlicht die erste umfassende Lärmkarte Europas. Das Ziel der Umgebungslärmrichtlinie scheint damit erreicht, aber... Also ich glaube, das ist ein Artefakt, diese Lärmkarte der Europäischen Umweltagentur, weil noch ist es so, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union alle unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung der Lärmpegel benutzen. Alle eine unterschiedliche Einschätzung davon haben, wie laut ein Pkw ist, dass die Straßenbelege unterschiedlich eingestuft werden, dass die Schienenfahrzeuge unterschiedlich eingestuft werden. Ich glaube, dass das nur so ein Versuch ist, einfach mal zu zeigen, wir haben sowas wie eine Karte, aber letztlich viel anfangen kann man damit nicht. Aber sie transportiert das Thema und das ist das Hauptziel dieser Geschichte. Bis eine einheitliche europäische Lärmkarte auf dem Tisch liegt, wird es noch Jahre dauern. Für einzelne Regionen und Städte aber gibt es bereits gute Karten. Nur, was fängt man damit an? Authorities can see the noise of their city. Erwin Hartog van Banda, Ingenieurbüro DGMR, Den Haag. For instance, how loud it is on certain locations. Die Behörden können sehen, wo genau in ihrer Stadt es zu laut ist, wo die Grenzwerte überschritten werden. Auf dieser Basis können sie dann entscheiden, an welchen Stellen sie aktiv werden und zum Beispiel Lärmschutzwände an einer Straße aufstellen müssen. They should take action, like noise barriers, for instance, along highways. Bandas Firma entwickelt Computerprogramme, mit der sich Lärmkarten erstellen lassen. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Zusätzlich erlaubt die Software Vorhersagen, ein nützliches Werkzeug für Lärmschützer und Stadtplaner. Ein Beispiel. Ein Konzern will eine neue Fabrik bauen. Welchen Lärm wird sie machen und wie viel kommt in der Nachbarschaft davon an? Banda tippt ein paar Befehle in die Tastatur. Auf dem Bildschirm erscheint ein digitaler Stadtplan. The harbor site. For instance, I click on the building icon. Es ist ein Hafengebiet. Hier in der Mitte wollen wir ein neues Fabrikgebäude hinsetzen. Mit einer Höhe von, sagen wir, 8 Metern. Zuerst gebe ich ein, welche Geräusche von der Fabrik ausgehen werden. In this case there is a cooler bank on top of the building. Auf dem Dach brummt eine Kühlanlage. Außerdem wird die Fabrik laufend von Lastwagen angefahren. Jetzt gebe ich ein, wie laut diese Lärmquellen sind. Okay, nun kann ich die Simulation starten und den Computer ausrechnen lassen, wie sich der Bau der Fabrik auf die Umgebung auswirken würde. It's done. Now I can view the contours. So, der Rechner ist fertig. Ich kann mir das Ergebnis auf dem Bildschirm anschauen. Und Sie sehen, hier vorn ist es rot. Da ist der Lärmpegel gestiegen. Doch hinter der Fabrik ist es grün, da ist es leiser als vorher. Denn die Fabrik schirmt einen Teil des Verkehrslärms von der Straße ab. Neue Gebäude können sich also negativ wie positiv auf den Lärmpegel auswirken. Die Software erzeugt Lärmkarten, die die Folgen sichtbar machen. Und die zeigen, wie effektiv eine geplante Lärmschutzwand ist. Doch manche Experten meinen, mit bunten Karten allein ist es nicht getan. Die Lärmkarten der Zukunft werden anhörbar sein. Professor Michael Vorländer, Leiter des Instituts für Technische Akustik RWTH Aachen. Es ist natürlich für die Stadtplaner viel einfacher zu verstehen, wie Lärmschutzwände wirken, wenn man sich das anhören kann und wenn man nicht nur einfach farbige Karten anschaut. Vorländer arbeitet an Computerprogrammen, die Lärm simulieren, und zwar akustisch. Auralisation, so heißt das Verfahren. Auralisation ist das Pendant der Visualisierung. Man kann Dinge, die man im Computer generiert, in einer computergrafischen Darstellung zu Gesicht bringen. Also man kann es sich anschauen, das wäre Visualisierung. Das Ganze für das Ohr würde eine Auralisation bedeuten, sodass man eine Sache, die im Computer modelliert wird, zum Anhören präsentiert, über Kopfhörer oder über Lautsprecher. Wie würde ein Saxophon in einem Klassenraum klingen? Und wie in einem Konzertsaal? Vorländers Software gibt die Antwort, eine akustische Antwort. Der Verkehr an einer lauten Straße. Die Planer erwägen, eine Schallschutzwand zu bauen. Dann würde man ein Computermodell der Stadt mit den akustischen Daten generieren. Man würde die Schallausbreitung berechnen. Man würde danach eine Schallschutzwand einfügen, wiederum diese Berechnung machen. Und man hätte unmittelbar einen Vergleich zwischen dem Zustand vorher und nachher. Und so wird aus der lauten Straße per Mausklick eine erträgliche Wohngegend. Am Ende muss man sogar bezahlen. Und die Motivation, Geld zu investieren für Lärmschutzmaßnahmen, steigt besonders dann, wenn man eine Akzeptanz schafft und dies über eine Auralisation vermittelt. Bislang sind die Verfahren noch zu aufwendig für Stadtplaner, Architekten und Ingenieurbüros. Aber das, meint Vorländer, wird sich bald ändern. Ein weiteres Manko der Lärmkarten: Sie zeigen nicht, welche Art von Lärm die Menschen besonders belastet, Beispiel Fluglärm. Wenn wir uns die 70er Jahre oder so anschauen, da gab es relativ wenige Ereignisse, aber die Jets waren sehr, sehr laut. Mark Brink, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie, ETH Zürich. Heute haben wir ungefähr 20 Dezibel weniger. Dafür haben wir heute viel, viel mehr Einzelereignisse. Und die Frage, die sich dann hier jetzt stellt, ja, auf was reagiert man eigentlich mehr? Auf so ein einzelnes, sehr lautes Ereignis oder ist es die schiere Menge an Einzelereignissen, die eben dazu führt, dass trotz geringerem Pegel die Leute belästigter auf Fluglärm reagieren als früher? Die Antwort auf diese Frage kennen die Forscher noch nicht. Beispiel Zuglärm. Bislang nahmen die Experten an, das Geräusch von vorbeirauschenden Zügen störe die Menschen weniger als Flug- oder Autolärm. Man sprach vom Schienenbonus. Bis heute findet er sich in Lärmschutzverordnungen wieder. Offenbar eine veraltete Auffassung. So viel, wie es jetzt bekannt ist, ist nächtlicher Schienenlärm, also Eisenbahnvorbeifahrten, die eben vor allem, wenn man nahe an der Bahnlinie wohnt, eben ein ziemlich ausgeprägtes Aufweckpotenzial haben. Das ist quasi so ein bisschen ein Paradigmenwechsel auch in der Forschung, weil man bis jetzt angenommen hat, dass eigentlich Bahnlärm am wenigsten belästigend ist. Informationen wie diese enthalten die Lärmkarten bislang nicht. Dennoch ist ein Anfang gemacht. Doch wie genau soll es jetzt weitergehen? Die EU-Richtlinie empfiehlt, dass jede Stadt, jede Region in Europa einen Aktionsplan gegen den Lärm entwickelt. Mancherorts sitzen die Experten bereits an solchen Plänen, etwa Christian Popp in Hamburg. Hamburg war relativ schnell fertig mit der Lärmkartierung. Das heißt, es gibt flächendeckend Lärmkarten. Und dann sind wir von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt gebeten worden, mal zu überlegen, wie kann man das besser strukturieren. Und das Ergebnis war, dass wir sagen, wir machen zunächst mal eine sogenannte strategische Aktionsplanung zur Lärmminderung. Das ist abgeschlossen worden Ende 2008. Und jetzt befinden wir uns in der Phase, dass wir die Bürgerinnen und Bürger beteiligen und sagen, das haben wir bis jetzt überlegt. Jetzt sagt ihr uns bitte mal, wo habt ihr denn ein Problem? Nun suchen die Experten nach Lösungen. In welchem Wohngebiet könnte eine Lärmschutzwand sinnvoll sein? Wo sollte man eine verkehrsberuhigte Zone einrichten? Was ist überhaupt bezahlbar? Aus diesen strategischen Aktionsplanungen macht man dann, hoffen wir bis 2012, einen gesamtstädtischen Lärmaktionsplan, der dann, wo er noch nicht umgesetzt ist, sukzessive abgearbeitet wird. Dabei helfen können neue Konzepte und Techniken für den Lärmschutz, an denen Forscher in ganz Europa arbeiten. Beispiel 1, die fast perfekte Lärmschutzwand. A sonic crystal is a periodic structure. Victor Sanchez-Morcillo, Physikprofessor, Polytechnische Universität Valencia. Ein Schallkristall besteht aus einer besonderen periodischen Struktur. Das kann zum Beispiel ein Kunststoffwürfel sein, in den in regelmäßigen Abständen viele zylindrische Löcher gebohrt sind. Oder es sind abertausende kleine Säulen, regelmäßig angeordnet, wie Soldaten auf dem Exerzierplatz. Solche Kristalle kennen wir erst seit einigen Jahren. Und mit solchen Kristallen kann man die Schallausbreitung gezielt beeinflussen. Ein Prisma kann einen gebündelten Lichtstrahl stark auffächern. Einen ähnlichen Effekt kann ein akustischer Kristall auf ein Schallsignal haben. Die regelmäßig angeordneten Säulen können die Schallwellen streuen, quasi aus ihrer Richtung ablenken. Und zwar so, dass sie sich gegenseitig auslöschen. So eine Struktur kann bestimmte Frequenzen aus dem Signal filtern. Einige Frequenzen werden dabei komplett entfernt. Für diese Frequenzen ist der Schallkristall ein perfekter Absorber. Und das ist sehr hilfreich, wenn man Lärm dämmen will. Wie effektiv moderne Dämmmaterialien sind, zeigt ein Beispiel aus dem Fraunhofer Institut für Bauphysik. Ein Klassenzimmer mit Parkettboden, nackten Wänden und verputzter Decke. Jetzt ist die Decke mit Schallschutzplatten verkleidet, sogenannten mikroperforierten Platten. Die Raumakustik wird hörbar besser. Jetzt kommen noch Wandabsorber dazu. Die Stimme der Lehrerin ist nun viel besser zu verstehen. Die neuen Schallkristalle von Marcillo und seinen Kollegen könnten den Lärm eines Tages sogar noch wirkungsvoller dämpfen. Nicht alle Frequenzen in einer Schallwelle haben denselben Effekt auf das menschliche Ohr. Gerade die hohen Frequenzen können besonders schädlich sein. Mit unseren neuen Materialien kann man im Prinzip gezielt auswählen, welchen Teil des Frequenzspektrums man wegfiltern will, indem man Größe und Abstand der Säulen präzise auf das jeweilige Problem abstimmt. Beispiel 2. Das intelligente Schallschutzfenster. Dieser Lautsprecher wird mal angeschaltet und man hört einen Schall. Und dieser Schall wird dadurch hörbar, dass er diese Aluminiumplatte zum Schwingen anregt und wir diese Schwingung außen hören. Darmstadt. Am Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit steht der Ingenieur Michael Matthias vor einem Kasten aus Plexiglas. Darin zu sehen, ein Lautsprecher, vor dem eine dünne Platte aus Aluminium aufgestellt ist. Also ich schalte jetzt mal den Lautsprecher an. Man hört deutlich den Lärm, der aus dieser Platte heraus entsteht. Und wenn ich jetzt die Aktoren ansteuere, dann führt das zu einer Minimierung des Lärms und ich kann den Lärm deutlich verringern. Matthias und sein Team entwickeln eine Alternative zu herkömmlichen Schallschutzfenstern. Die nämlich sind rein passiv. Sie leiten den Schall schlicht und einfach schlecht. Die Fraunhofer Forscher hingegen arbeiten an einem aktiven Schallschutz, an Systemen, die den störenden Schall mit seinen eigenen Waffen schlagen, mit Antischall. Dazu haben sie das Aluminiumblech, das durch den Lautsprecher zum Schwingen und damit zum Schallabstrahlen gebracht wird, mit winzigen piezoelektrischen Aktuatoren beklebt. Diese Aktuatoren funktionieren ähnlich wie der Vibrationsalarm bei einem Handy. Die Aktuatoren sind aufgeklebt auf dieses Aluminiumblech und die Aktoren dehnen sich aus und ziehen sich zusammen. Und durch dieses Ausdehnen und Zusammenziehen leiten sie praktisch eine Verformung in dieses Blech ein. Und diese Verformung führt dazu, dass das Aluminiumblech nicht mehr vibriert. Kräfte heben sich aus, wenn man das entsprechend ansteuert. Die Ansteuerung ist das Entscheidende. Nur wenn die Aktuatoren präzise im Gegentakt zu den Vibrationen des Lautsprechers schwingen, löschen sich beide gegenseitig aus. Das Resultat? Die Platte hört auf zu schwingen und gibt keinen Ton mehr von sich. Dass die Aktuatoren im Gegentakt schwingen, dafür sorgt eine ausgefeilte Sensortechnik, die den Lärm genauestens analysiert. Das System ist hocheffektiv, sagt Matthias. Wollen Sie jetzt aus Ihrem Lärm, der Sie stört, nur ganz bestimmte Anteile rausblenden, dann ist es durchaus möglich, den Schall in der Größenordnung um 90% und darunter zu bringen. Künftig sollen sich Fensterscheiben und Fassadenelemente mit dieser Technik bestücken lassen, etwa bei Gebäuden in unmittelbarer Flughafennähe. Das Problem? Man sagt, okay, man hat jetzt ein Gebäude in der Nähe eines Flughafens, dann hat man natürlich auch sehr, sehr viele Systeme, die man zum Einsatz bringen muss. Auf jedes Fenster, sage ich mal, mindestens eins und für jedes Fenster wahrscheinlich auch einen autonomen Regler. Wir sind momentan dabei, diese autonomen Regler so aufzubauen, dass die zu einem entsprechenden Preis auch entwickelt werden können. Da geht es noch um eine Kostenreduktion und da geht es auch darum, das Ganze, ich sage mal, in einer Umgebung wie einem Gebäude auch einbaubar machen zu können. Jetzt zeigt Matthias auf ein weiteres Experiment. Ein Wasserglas, das auf einer Holzplatte steht. Sie ist an einen Kompressor angeschlossen. Als Matthias ihn einschaltet, verwandelt sich die Platte in einen Rütteltisch. Man sieht im Wasserglas, dass es sich langsam aufschaukelt, dass die Vibrationen, die der Kompressor erzeugt, dazu führen, dass das Wasser unruhig wird. Das Wasserglas selbst steht auf einem aktiven Lager. Dieses aktive Lager besteht aus piezokeramischen Elementen. Und diese piezokeramischen Elemente erzeugen eine Gegenkraft, die dieser Anregung entgegengesetzt wirkt und dazu führt, dass das Wasser nicht mehr vibriert. Und das kann man sehen, indem ich das Ganze mal einschalte. Per Knopfdruck aktiviert Ingenieur Matthias das aktive Lager. Einen Augenblick später bewegt sich das Wasser im Glas kaum noch. Das aktive Lager hat die Vibrationen fast vollständig gedämpft und damit auch den Lärm, den diese Vibrationen erzeugen. Die hauptsächlichen Anwendungen liegen in der Lagerung von Aggregaten, Kompressoren, Motoren, Pumpen, Getrieben. Das heißt, Systeme, die irgendwo aufgestellt werden und die durch ihre Arbeitsweise, ihrer Funktion Vibrationen erzeugen und diese Vibrationen in den Untergrund einleiten. Der Untergrund leitet die Vibrationen dann weiter und gibt sie in einiger Entfernung ab, als störenden Schall. Es gibt solche Systeme schon für Schiffsmotoren am Markt. Wir gehen, was unsere Technologie ist, einen Schritt weiter. Sie ist etwas aufwendiger, aber auch leistungsfähiger. Beispiel 3. Naturgeräusche gegen Lärm. In der Soundscape-Forschung steht der Mensch im Mittelpunkt, so wie er die Umgebung wahrnimmt. Brigitte Schulte-Fortkamp, Professorin für Psychoakustik, Technische Universität Berlin. Es hat ganz viel mit der Bedeutung der Geräusche zu tun, ob man eine Umgebung akustisch akzeptiert oder nicht. Geräusche werden von Menschen völlig unterschiedlich wahrgenommen. Die laute Straße nervt einfach nur. Das Rauschen des Wasserfalls, obwohl genauso laut wie die Straße, stört viel weniger. Denn für die meisten ist das Geräusch positiv besetzt, mit Assoziationen wie Natur, Freiheit, Frische. Diese Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie machen sich die Soundscape-Experten zunutze. Ihre Strategie? Man versucht zu maskieren mit anderen Geräuschen oder Klängen, um ein störendes Geräusch irgendwie etwas in den Hintergrund zu schieben. Also man macht einen akustischen Paravent, um in eine Klangwelt zu kommen, die sozusagen zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen passt. Bösen Schall durch guten Schall maskieren. Das kann zum Beispiel mit einem Springbrunnen gelingen. Sein Plätschern kann den Verkehrslärm drumherum zumindest teilweise überdecken. Brigitte Schulte-Fortkamp ist in Berlin einen Schritt weitergegangen. Im September 2009 hat sie den Nauener Platz akustisch renoviert. Er liegt an einer belebten Kreuzung im Stadtteil Wedding. Zusammen mit dem Senat Berlin, zusammen mit Architekten, mit Sozialplanern und anderem, ist dieser Platz völlig umgestaltet worden. Ein wahnsinnig lauter Platz, den man maskieren konnte, teilweise mit kleinen Lärmschutzwänden. Auf der anderen Seite haben wir eben Soundinseln entwickelt. Die Geräusche, die auf diesen Soundinseln abgespielt werden, sind ausgewählt worden von den Menschen, die dort wohnen. Wir haben also 80 Anwohnerinnen und Anwohner intensiv befragt und dann dieses Konzept für den Platz entwickelt und umgesetzt. Die Soundinseln stehen am Spielplatz in der Mitte des Nauener Platzes. Es sind Parkbänke, futuristisch gestaltet, mit metallenen Knöpfen in den Armlehnen. Drückt man einen der Knöpfe, ertönt Vogelzwitschern oder Wellenrauschen. Schließt man dann die Augen, könnte man sich fast in einem Wald wähnen oder am Meer. Doch nehmen die Anwohner das akustische Angebot auch an? Wie sind die Erfahrungen mit dem Soundscape-Experiment? Die sind ganz gut. Also dieser Bereich, wo der Nauener Platz ist, ist eigentlich ein kritisches Gebiet. Aber es ist alles noch da, es ist nichts zerstört, es ist nichts besprayt, sondern es wird wirklich genutzt. Und es wird auch so genutzt, wie die Leute sich das gewünscht haben. Also eigentlich ist der Platz immer noch wonnig, um das mal so zu sagen, ja. Die Frage ist nur, gibt es nicht auch Leute, denen das Vogelgepiepe und Wellenrauschen gehörig auf die Nerven geht? Ja, meinen Skeptiker, und halten das Soundscape-Konzept deshalb nur für bedingt brauchbar. Kein Allheilmittel, höchstens eine Nischenlösung für Sonderfälle. Um dem Umgebungslärm zu entgehen, kann sich schon heute jeder seine eigene Soundscape schaffen. Auf moderne Handys wie das iPhone lassen sich die verschiedensten nervenberuhigenden Geräusche laden. Singende Wale, balzende Seetaucher, meditative Windspiele. Jede Regelung, die von vielen Leuten zusammen entwickelt wird, hat natürlich immer einen Haufen Kompromiss in sich. Das macht die Regelwerke nicht besser, aber es macht sie konsensfähig. So ist es auch bei der Umgebungslärmrichtlinie. Also die hat schon Schwachstellen, die Richtlinie, insbesondere dort, wo es darum geht, wie kriege ich es leiser. Wie man Lärm bekämpft, ob mit Schallschutzwänden oder Fenstern, per Verkehrsberuhigung oder aber durch geschickte Maskierung, Das lässt die Umgebungslärmrichtlinie der EU weitgehend offen. Ebenso wenig legt sie konkret Grenzwerte fest, bei denen man handeln muss. Das bleibt den Mitgliedsländern überlassen. In Deutschland hat man gesagt, na ja gut, das sollen mal die Bundesländer selbst entscheiden. Und die Bundesländer haben gesagt, na ja, das müssen die Kommunen schon selbst entscheiden, wo die Grenze liegt. Da können Sie sich vorstellen, was da rausgekommen ist. Es gibt zwar so einen Trend, aber es gibt eben nichts Einheitliches. Schwammige Vorgaben, wenig Verbindliches, kaum Konkretes. Die Umgebungslärmrichtlinie hat ihre Schwächen, meint Christian Popp. Dennoch, für überflüssig hält er sie nicht. Das ist schon ein großer Nutzen der Umgebungslärmrichtlinie, dass da ein Kommunikationsprozess in Gang gesetzt wurde. In manchen Städten hat die Richtlinie das Bewusstsein geschärft und, wie in Hamburg, konkrete Aktionspläne in Gang gebracht. Nur, diese Pläne umzusetzen, kostet Geld. Geld, das in den Kommunen knapp ist. Und manche Anti-Lärm-Maßnahme scheint politisch kaum durchsetzbar. Zum Beispiel ein Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen. Das aber wäre hocheffektiv, meint Christian Popp. Denn es würde Autos generell leiser machen. Wir haben 7000 Kilometer Autobahnen, die geschwindigkeitsmäßig unbeschränkt sind. Aus meiner Sicht produziert der gesamte Weltmarkt Autos, die auf diesen deutschen 7000 Kilometern hohe Geschwindigkeiten fahren können. Dafür müssen diese Autos Reifen haben, die diese Geschwindigkeiten aushalten. Sie müssen Sicherheitsfeatures haben, die Unfälle bei diesen Geschwindigkeiten so weit abfedern, dass ein Überleben möglich scheint. Alles das macht die Autos laut. Die sind dann nicht nur laut auf den 7000 Kilometer Autobahn, sondern auch wenn sie langsam fahren in den Städten. Immerhin. Sollten in Zukunft mehr und mehr Elektroautos auf unseren Straßen rollen, dürfte der Lärm spürbar abnehmen. Ein Gewinn, nicht nur für die Lebensqualität. Lärmschutz lohnt sich auch wirtschaftlich, meint Popp. Denn Ruhe ist ein Standortvorteil, bringt Touristen in die Stadt und zahlungskräftige Mieter. Wenn man das alles mal rechnet, bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Euro, den Sie reinstecken in die Lärmbekämpfung, sinnvoll reinstecken, dass Sie den wiederkriegen, mindestens wiederkriegen. Das heißt, dass man dem Aspekt Lärm eine größere Bedeutung zumisst und dass man dadurch ein lärmhygienisch besseres Klima schafft, dass die Leute einfach wieder zieht in die Stadt oder nicht wegziehen lässt. Landkarten des Lärms. Wie Europa die Flut der Geräusche eindämmen will. Eine Sendung von Frank Grotelüschen. Es sprachen Cornelia Schramm und Peter Weiß. Redaktion Christiane Knoll.